Das 43. Sonett von Shakespeare aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das 43. Sonett von Shakespeare. Mein Auge sieht nie besser, als wenn zu, weil tags es Dinge sieht, die es nicht achtet, doch schließt es sich im Schlaf, erscheinst ihm du, und dunkelhell erhält es sich, umnachtet. Du, dessen Schatten Schattenlicht verleiht, wie würde deines Schattens Form bestehen, erst vor dem Tag mit deiner Helligkeit, durchscheint er doch selbst Augen, die nicht sehen. Was würde meinen Augen erst für Lohn, dürften im vollen Tage sie dir nahen, wenn sie in toter Nacht den Schatten schon blind und durch schweren Schlaf so lichtvoll sahen. Tag gleicht der Nacht, bis ich dich seh für mich, und Nacht dem Tage zeigt der Traum mir dich. Ende von Das 43. Sonett von Shakespeare.